Ein Sprecher des Zentralvorstandes des Verbandes der Journalisten Koreas veröffentlichte am 28. April eine Erklärung im Zusammenhang damit, dass die südkoreanischen Konservativen, die lauthals von der Wirkung der sogenannten Sanktionen redeten und einen bösen Traum hatten und nun vor der brillanten Realität der DEVRK in die Röhre gucken, derzeit unbegründet die Wahrheit verfälschen, um diese Realität herabzusetzen und das Ansehen der DEVRK zu besudeln. In der Erklärung hieß es: Die bestechlichen gemeinen regierungshörigen Medien Südkoreas inszenieren nach dem Szenarium der Konservativen ein verrücktes Kasperltheater. Die Pseudomedien berichteten über den feierlichen Einzug in die neuen Wohnungen in der Ryomyong-Straße der DEVRK mit der bösen Verleumdung, dass die Wohnungen zwar öffentlich kostenlos seien, aber heimlich verkauft und eingekauft würden, die Aufzüge wegen der Stromknappheit nicht ordentlich in Betrieb gesetzt würden und der Einzug in die Luxuswohnungen nur für Propaganda sei. Ferner machen sie mit den Fotos und Movies, die sie in der ökonomischen schweren Zeit in den 1990er Jahren in der DEVRK zum Vorwurf gegen die Republik fabriziert und verfälscht hatten, falsche Meldungen, als ob diese die Realität der DEVRK von heute wären. Dabei reden sie blöderweise von der Menschenrechtslage Nordkoreas und von der Lebenssituation des nordkoreanischen Volkes. Das ist verrückte politische Herausforderung und Beleidigung, die bei der Armee und dem Volk der DEVRK den heftigen Zorn und das unaufhaltsame Rachegefühl auslösen. Ernsthaft ist es dabei, dass die Reste der Konservativen, die mit der Amtsenthebung der Präsidentin Park Geun-hye am Rande des generellen Untergangs stehen, die Medien zur Verleumdung der DEVRK aufhetzen, anstatt daraus die Lehre zu ziehen. Selbst wenn das südkoreanische Regime mit allen Intrigen und Verfälschungen aus weiß schwarz zu machen und die Wahrheit zu vertuschen versucht, wird es das wahre Antlitz der DEVRK, einer wahren Gesellschaft des Volkes und des Hortes der Menschenliebe, nie verschleiern. Bei dieser Gelegenheit warnen wir erneut die konservativen Medien Südkoreas. Falls sie die eigentlich die Gerechtigkeit und Wahrheit vertreten und die Epoche an der Spitze leiten sollten, ungeachtet ihrer Mission nach der Pfeife der Konservativen tanzen und weiterhin für Konfrontation die DEVRK boshaft verleumden, werden sie als Verräter, die der Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen und der Wiedervereinigung Koreas Schäden zugefügt haben und als ruchlose Geldverdiener, die wegen des schmutzigen Geldes das Gewissen der Journalisten verkaufen, für immer von der Nation verflucht.